Book 2 72 72 72 Harus Etwas müssen Harus müssen müssen Saya harus mengirim surat. Ich muss den Brief verschicken. Ich muss den Brief verschicken. Saya harus membayar hotel. Ich muss das Hotel bezahlen. Ich muss das Hotel bezahlen. Kamu harus bangun pagi. Du musst früh aufstehen. Du musst früh aufstehen. Kamu harus banyak bekerja. Du musst viel arbeiten. Du musst viel arbeiten. Kamu harus tepat waktu. Du musst pünktlich sein. Du musst pünktlich sein. Dia harus mengisi bensin. Er muss tanken. Er muss tanken. Dia harus memperbaiki mobil. Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto reparieren. Dia harus mencuci mobil. Er muss das Auto waschen. Er muss das Auto waschen. Dia harus berbelanja. Sie muss einkaufen. Sie muss einkaufen. Dia harus membersihkan rumah. Sie muss die Wohnung putzen. Sie muss die Wohnung putzen. Dia harus mencuci pakaian. Sie muss die Wäsche waschen. Sie muss die Wäsche waschen. Kami harus segera berangkat sekolah. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Kami harus segera berangkat bekerja. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Kami harus segera ke dokter. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Kalian harus menunggu bis. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Bus warten. Kalian harus menunggu kereta. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Kalian harus menunggu taksi. Ihr müsst auf das Taxi warten. Ihr müsst auf das Taxi warten.